erklärt auch, warum er Marx, Freud betitelt. Und da hat er diese sehr sorgfältig auch die Nähe und die Konvergenz von Psychoanalyse und überhaupt also Psychologie und nicht erst Psychoanalyse und dem historischen Materialismus, wie Marx ihn entwickelt hatte. Ich nenne es jetzt einfach formelhaft historischen Materialismus, der Einfachheit halber, wobei das auch problematisch ist, dieses Etikett. Da hat er diese Nähe und diese Konvergenz sehr, sehr behutsam, aber auch jetzt nachgewiesen, auch in dieser Nähe und an dieser Konvergenz festgehalten, sie nochmal anders begründet. Und da wird auch von ihm gezeigt, dass Marx selber, das ist nicht in der Kritik der politischen Ökonomie geschehen, da ist das nur implizit, spielt das immer rein über die ganzen Subjektivitätsanspielungen in der Kritik der politischen Ökonomie bei Marx, sondern in den Frühschriften hauptsächlich fordert Marx direkt, die Psychologie muss zu einer reellen Wissenschaft werden und sie muss genau und kann zu einer reellen Wissenschaft werden, weil sie, weil sie als eine materialistische Psychologie, wenn so geführt wird, tatsächlich an der Industrie, und das verstand damals die Arbeit, die Gattungstätigkeit von Hegel her bezeichnet als Arbeit, List und so weiter, was dann in diesen emphatischen Arbeitsbegriff einging, den Marx übernommen und umgestaltet hat, wenn diese Arbeit sozusagen in einer Reflexionsbestimmung mit dem Inneren der Menschen, mit dem Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse in den Individuen gesetzt wird, dann kann Psychologie zu einer reellen Wissenschaft werden. Das ist sozusagen das Postulat, dem Brückner versucht hat, wieder Geltung zu verschaffen. So, und das war jetzt nur eine Zwischenbemerkung zu diesem marxischen Postulat, das also ganz dezidiert ist, wie auch Marx in den Frühschriften, nicht später, sondern in den Frühschriften, klar, es fordert eine Anthropologie, sozusagen eine materialistische, historische auch schon, oder auch eine Ontologie, das ist gar nicht so bekannt. Das sind Fragen, die hat Brückner sehr ernst genommen und hat sie auch mit Kral etwa dann, der mehr an der Kant, wir würden heute sagen Kant-marxistischen Adorno-Schiene noch hin. Ja, das werden wir aber auch an schönen kurzen Textbeispielen sehen können. Da hat Brückner dann sich immer mit denen gezerrt und hat in so eine verschämt ontologische Richtung, aber im marxischen Sinne ontologische, eben nicht im heideggerschen Sinne, und in so eine anthropologische, wo er dann auf Gehlen rekurriert, noch in seinen letzten, in seinem Nachlass, immer wieder kommt Gehlen rein, das hat er alles studiert, er hat Gestaltpsychologie, mit Gestaltpsychologie angefangen, das heißt also dieser ganze Trakt, der auch etwa von Lukács in seiner Ästhetik, die nichts anderes als eine im besten Sinn sozusagen marxistische Anthropologie ist, 1963, die große Ästhetik von Lukács, das erinnert einen sehr, wenn man das mal kennengelernt hat, an Brückners Denken, was also daher kommt, dass er diese, ähnlich auch Marcuse, auf den er immer wieder rekurriert, in seinen, auch bis zuletzt immer wieder Marcuse, eher je mehr rekurriert er auf Marcuse, diese Heidegger- und Existenzialontologie-Linie, die war bei Brückner ausgeprägt, aber sie ist eher verschämt dann in Anschlag gebracht worden, aber man darf sie nicht übersehen. Jetzt weiter hier in dieser Vita. Die Entfremdung des Individuums ist eben mitnichten aufgehoben, so Brückner frühzeitig in seiner Auseinandersetzung mit SED und L-Denke, wenn jetzt so eine Staatlichkeit existieren würde, sondern da geht es sozusagen erst richtig los. Später werden wir sehen, dass gerade im Nachlass auch oder in Psychologie und Geschichte sozusagen seine letzten Darlegungen, die auch viel konkreter sind als alles, was er so vorher entwickelt hatte, da spielt auch Henri Lefebvre eine große Rolle, der Forscher der Modernität und der Alltags, der Erforschung oder Entdeckung, kann man direkt auch sagen, einer von Marx her geführten Entdeckung des Alltagslebens, auch ein Ziehvater, könnte man fast sagen, der Situationisten nebenbei. Also diese Berührungspunkte springen da ins Auge, und es lag einfach in der Zeit, in der Luft in den 60er Jahren, die Sachen so anzugehen, wenn man vom Marx-Verständnis her sich rangearbeitet hat. 1948, nach einer schweren Krankheit, übersiedelt Peter Brückner enttäuscht nach West-Berlin. Über Vlotow an der Weser kommt er nach Münster. Hier setzt er sein Psychologiestudium bei dem Gestaltpsychologen Wolfgang Metzger fort. 1957 promoviert er mit einer Arbeit über das Rorschach-Verfahren. Also hat überhaupt noch nichts mit Psychoanalyse groß was zu tun. Ja, die gibt's, aber er macht das über die Gestaltpsychologie und über diese Testpsychologie und so, diese diese Psychologie, wie sie halt gerade in Deutschland, wo die Psychoanalyse ja quasi so gut wie ausgerottet worden war als die jüdische Wissenschaft, ja, und wo dann diese angepasste Pseudopsychoanalyse, die die Lebenstypen zu Kämpfern erziehen wollte, so nach eigenem Programm auch, diese nach so einer Göring-Gesellschaft.